Wenn sie tot gecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist der Schluss, doch nicht der Ton. Aus einem Scherz. Dann hebt er ab und ist überwunden, alles läuft perfekt. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente. Doch was nützen die am Ende? Denkt sich Major Tom. Und im Trauer noch die Egoisten. Major Tom denkt sich, wenn die wüssten, ich würde hier eigentlich durch das All, das gibt hier noch nicht.